ihr hört, Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 123 mit Louis Jordan, Mel Tillis, Brinsley Swartz, Dennis McMillan, McGuinn Flint, Clarence Ashley, Norman Blake, Bluegrass Parkway, David McCallum, Dick Hyman, Hamiet Blewett, Sam Rivers, Chuck Jackson, Eddie Holland, Lamont Dozier und Billy Davis. Blues, Rhythm and Blues und zum geringeren Teil auch Jazz hatten schon immer die Pop- und Rockmusik beeinflusst, zum Teil so, dass es die Hörer oft gar nicht mal mehr wahrnahmen und merkten. Ein gutes Beispiel dafür ist I Want You to Be My Baby in der Version der englischen Popsängerin Billie Davis aus dem Jahre 1968, ursprünglich vom Sänger John Hendricks 15 Jahre früher für den Sänger und Saxophonisten Louis Jordan geschrieben, war das Stück ein Jump Blues, während Billie Davis' Version eher als ein Vorbote der Les Humphreys Singers durchgehen könnte. Immerhin mit Doris Troy und The Moody Blues im Chor. Bei John Hendricks handelt es sich um das eine Drittel des Gesangstrios Lambert Hendricks Ross. Wir hören nun im Anschluss gleich die Originalversion von I Want You to Be My Baby mit Louis Jordan. Danach gibt es Country-Musik mit dem Sänger und Songwriter Mel Tillis aus dessen Anfangsjahren 1957-58. Da war Mel Tillis so Mitte 20 und hatte sein bekanntestes Lied noch nicht komponiert, Detroit City, I Wanna Go Home. Stattdessen kommt jetzt Case of the Blues, bei dem man Mel Tillis auch als Sänger hört. Thank you. your daddy and you never will regret it. And if anybody wonders, you can tell them that I said it. The only thing I know is that I never can forget you. I've been longing for you, baby, ever since the day I met you. I got you where I want you and I'm never gonna let you get away from me. Hear what I tell you, I'm the man for you and so you better start to face it. If you ever lose my love, you know you never can replace it. I think it's time for you to start to giving me some loving, cause I'm carrying a torch for you that's hotter than an oven. It's time for you and me to do a little turtle doving. Baby, hold me tight, do what I tell you. Just a case of blue. Well, that old moon keeps a coming on around. This old boy is a living now. Now that I've gone and I set you free, I ain't got no misery. My friends keep asking why I let you go. They think I'm crazy, but they don't know I didn't have much to lose, but just a case of blues, baby. Just a case of the blues. Asking why I let you go. They think I'm crazy, but they don't know I didn't have much to lose, but just a case of blues, baby. Just a case of the blues. In der ersten Hälfte der 70er Jahre gab es im Süden Englands und dort vor allem in London eine spezielle Art der Rockmusik namens Pubrock, also ins Deutsche übersetzt Kneipenrock. Der hieß so, weil er in der Regel in Kneipen gespielt wurde und recht hemdsärmlich im Gegensatz zum zeitgleichen Glamrock von T-Rex und Co. oder Progressive Rock, der sich anspruchsvoll gab, daher kam, während die Glamrocker und Progressive Rocker an ihren Klang im Studio herumtüftelten und feilten, sparten sich die Pubrock-Bands all das natürlich auch aus Kostengründen. Wir hören jetzt die Band Brinsley Schwarz, benannt nach ihrem Sänger und Gitarristen aus dem Jahr 1972 mit Home in My Hand, geschrieben vom Rockabilly-Sänger Ronnie Self, dessen bekanntestes Lied als Interpret Bobbelina gewesen sein dürfte und der als Komponist für Brenda Lee, I'm Sorry und Sweet Nothings in den 60er Jahren verfasst hatte. Thank you. while I wonder what the matter with my poor little angel girl. Lord, I wonder what the matter, oh little angel girl. Well, don't nobody know, Lord, you're somewhere in the world. Been telling me that she gone on across the sea. Well, the people been telling me gone on across the sea. If I don't find that woman, you go out of bury me. Play, man. Sitting out studying, do she care for me? Lord, I ain't sitting down studying, do she care for me? And if she don't, I'm gonna let her be. Swartz, Home in My Hand mit Nick Lowe am Bass, ging es zurück ins Jahr 1949, als es noch keinen Rock'n'Roll und keine Teenager unter dieser Bezeichnung gab. Und wenn doch, dann hätten sie mit Sicherheit Poor Little Angel Girl von Dennis McMillan käuflich oder sonst wie nie erworben. 1910 in South Carolina geboren, bereits Anfang der 60er Jahre verstorben, kam er somit nicht mehr in den Genuss des Blues-Revivals, der zu diesem Punkt erst einsetzte. Die beiden darauf folgenden Musiker, Tom McGinnis und Eugene Flint, waren vor der Gründung der ihrer Band McGinnis Flint 1970 in anderen Bands Sidemen. Tom McGinnis spielte erst E-Bass und später Gitarre bei Manfred Mann, also der Ausgabe der 60er Jahre, und war somit Vorgänger von Klaus Voormann. Schlagzeuger Eugene Flint war der Vorgänger von Ainsley Dunbar bei John Mayall. Wir hörten Mr. Mister aus dem Jahre 1970. Was Blues-Gitarrist und Sänger Dennis McMillan verwehrt blieb, widerfuhr dem 15 Jahre älteren Banjo-Spieler und Gitarristen Clarence Ashley. Erste Aufnahmen entstanden zwischen 1928 und 1933. Aus dieser Zeit stammt auch meine Auswahl Cuckoo Bird, gespielt auf einem fünfseitigen Banjo, gestimmt in G, D, G, C, D, eine nicht so oft verwendete Stimmung. Um 1960 dann die Wiederentdeckung und erneute Plattenaufnahmen. Wir bleiben dem Genre Folk weitestgehend treu. Norman Blake, der lange in den 60er Jahren mit Johnny Cash spielte, spielt das Instrumental Richland Avenue Rack. Das ist natürlich in der Flat Picking Technik, also mit dem Plektrum gespielt. Obwohl wir dann im Genre Bluegrass bleiben und obwohl die dritte Aufnahme von einer Band namens Bluegrass Parkway ist, wechseln wir den Kontinent und hören Australiens populärste Bluegrass-Band mit Breaking It Down. Bluegrass Parkway gibt es immerhin auch schon seit den 80er Jahren. Gonna build me log cabin on a mountain so high so I can see Willie as he goes on by. Pretty bird, she wobbles as she flies. She never hollers cuckoo till the 4th of July. I've played cards in Dingham, I've played cards in Spain. I'll bet you $10 I beat you next game. Jackie Diamonds, Jackie Diamonds, I've known you from old. I robbed my poor pocket of my silver and my gold. In Spain, I'll bet you $10 I beat you this game. Oh, the cuckoo is a pretty bird. She wobbles as she flies. She never hollers cuckoo till the 4th of July. Thank you. Es folgen drei Aufnahmen, die indirekt mit dem Genre Soundtrack und Filmmusik zu tun haben, aber es handelt sich dann noch nicht um Originalaufnahmen für Filme. Zwar klingt das, was der schottische Schauspieler David McCallum in den 60er Jahren komponierte, genau so, aber tatsächlich war der spätere Schauspieler eigentlich ein am Royal Academy of Music in London ausgebildeter Musiker und Komponist. Davon erfuhr ich allerdings auch erst in Dave McCallums Nachrufen, als dieser im September 2023 im Alter von 90 Jahren verstarb. Davor kannte ich ihn aus der Agentenserie Solo für Onkel und als Empfehlung meinerseits aus Billy Budd, Die Verdammten der Meere mit Peter Ustinov und Robert Ryan. Nach zwei Kompositionen Dave McCallums aus der zweiten Hälfte der 60er Jahre für Capitol Records aufgenommen, zuerst The Edge, dann House of Mirrors, hören wir schließlich die Titelmusik von Solo für Onkel, aber nicht in der Originalversion, sondern vom Organisten Dick Hyman, aber auch aus den 60er Jahren. Thank you. beiden folgenden US-amerikanischen Saxophonisten Hamiet Bluett und Sam Rivers kannten sich gut. Hamiet Bluett hatte Ende der 60er Jahre in der Band vom 17 Jahre älteren Sam Rivers gespielt. Sam Rivers ging musikalisch seit den frühen 60er Jahren in ähnliche Richtung wie der Pianist Cecil Taylor und als Saxophonist Ornette Coleman, das, was man allgemein so als Free Jazz bezeichnete. Aber für den Lebensunterhalt unterhielt er dann noch eine weitere Formation, die Blues- und Soul-Stars wie B.B. King, T.Boone Walker oder Wilson Pickett begleitete. Zuerst hören wir Hamiet Bluett mit Mahalia No Other One von 1977. Gemeint ist natürlich Mahalia Jackson, die Gospelsängerin. Point of Many Returns von 1965, gespielt von Sam Rivers, hat eine äußerst prominente Besetzung. Herbie Hancock am Piano, Ron Carter am Bass, Freddie Hubbard an der Trompete und Joe Chambers am Schlagzeug. Mm-hmm. zum Ende von Framats musikalisches Fundbüro wenden wir uns dem frühen Soul zu. Aufnahmen zwischen 1960 und 1964. Ich fange an mit Chuck Jackson und einer Aufnahme für das Went-Label aus dem Jahr 1964. Der Sänger Chuck Jackson hatte einige Hits in den frühen 60er Jahren, unter anderem Any Day Now. Wir hören einen etwas späteren Titel, wie gesagt 1964, mit I'm Your Man. I didn't come because I missed you, no, no. I didn't come to hold your hand. I didn't come because I need you. I only came because I am your man. I only came because I am your man. You were mine when I kissed you. You were mine the first time I held you tight. You were mine. You didn't know it. I didn't show it. This time I'll make you understand. I'm gonna make you watch your step. I'll be there when you need me. This time I'll be there to hold you tight. I'll be there when you need me, because I am your man. Don't you worry. Watch your step. I'll be there whenever you need me. Just call on me if you should ever get lonely. Darling, call on me. Das Songwriter-Team Holland Dozier Holland schrieb nicht nur Lieder wie am Fließband für Motown Records in Detroit, sondern war darüber hinaus für die Produktion zuständig. Angefangen haben sowohl Eddie Holland wie Lamont Dozier, aber selbst mal als Sänger und Interpreten. Zuerst hören wir Eddie Holland mit What About Me, das 1962 dann schon auf dem Motown-Album Eddie Holland erschien. Zwei Jahre davor besang Lamont Dozier die Comicfigur Popeye, erschien auf einem lokalen Detroiter Label. Das war's mit Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt nochmal Soul mit Eddie Holland und danach Lamont Dozier. Viel Spaß. Longer than he, much longer than he. got my girl in the palm of his hand. Whoa, whoa, Popeye the Sailor Man. He's got my girl in the palm of his hand. And I can't understand, no, no, why she go for that a one-eyed man. Spinach. Now my back is nearly broken and my clothes are tore. I look like I've come out of the First World War. But I've learned my lesson and I know the score. And I'm not gonna mess with Papa no more. Papa, the Sailor Man, he's a rough and a tough and got iron hands. Man.